Fundament der Angst. Und du denkst, dass niemand zu dir hält. Testament der Angst vor den Menschen und der ganzen Welt. Ich hab Angst vor den Dichtern. Ich hab Angst vor den Denkern. Angst vor den Dummen. Vor den Werbern und Bankern. Ich hab Angst vor den Lügen. Und ich hab Angst vor der Wahrheit. Angst davor zu verstummen. Und davon nur um zu stänkern. Testament der Angst. Wenn dir die Wirklichkeit nicht mehr gefällt. Testament der Angst. Und du denkst, dass niemand zu dir hält. Testament der Angst. Vor den Menschen und der ganzen Welt. Ich hab Angst vor dem Alltag. Ich hab Angst vor den Träumen. Angst davor, sie zu leben. Und davor, es zu versäumen. Ich hab Angst zu versagen. Und davor zu resignieren. Angst, meine Ängste. Und den Mut zu verlieren. Testament der Angst. Wenn dir die Wirklichkeit nicht mehr gefällt. Testament der Angst. Und du denkst, dass niemand zu dir hält. Testament der Angst. Vor den Menschen und der ganzen Welt. Testament der Angst. Vor den Menschen und der ganzen Welt. Das war die Sendung Todestrieb bürgerlicher Subjektivität. Nach einer Textvorlage von Robert Kurz, Autor und Mitherausgeber der wertkritischen Zeitschrift Krisis. Bearbeitet von der NPC-Redaktion Kerstin, Uli, Steffen, Christian. Texte zum Thema dieser Sendung findet ihr auf der Homepage www.krisis.de. Die NPC-Redaktion erreicht ihr über die Homepage www.kooperative-heiner.de. Die nächste NPC-Sendung am 9. Juni um 18 Uhr knüpft an die heutige Sendung an. Es geht um den Zerfall der bürgerlichen Gesellschaft, gesellschaftliches Marodieren. Du sagst immer, die Zeiten ändern sich.